we want to use a machine, we'll use a machine. You know, we'll use whatever's laying around. Ich meine, sagt Prophet, wenn wir eine Maschine benutzen wollen, benutzen wir eine Maschine. Wir benutzen alles, was so rumliegt. Er spielte Slide-Gitarre, er spielte Lap-Steel, Dobro, nur eine Pedal-Steel-Gitarre, die hat er nie gespielt. Pedal-Steel is like driving a fucking diesel truck, you know. It's got a thing here, you got a thing here, you got a thing with your knee and stuff, you know. It's just too complicated. It's just too... It's a whole other thing, you know. It's like playing five sewing machines, you know. I mean, it's a very complex instrument. Pedal-Steel zu spielen, das ist, als führst du einen Diesel-LKW. Du hast hier etwas, du hast da etwas. Du hast etwas mit deinen Knien, das ist zu kompliziert. Etwas ganz anderes, wie wenn du mit fünf Sägemaschinen spielst. But I played with some wonderful steel players. You know, this guy Greg Lees. Aber er habe mit einigen tollen Pedal-Steel-Gitarristen zusammengearbeitet. Ob Greg Lees ein Begriff wäre? Ja. He plays with Katie Lang. Genau. Seine zweite Solo-CD war Balinese Dancer. Wunderbar. Wunderbar ruhig auch. 1993. Die dritte, Feast of Hearts, 1995. Hier und da etwas vordergründig, also die Produktion. Prophet saß auf einem Bett, der Überzug war beige, die Tapete, selbst das Licht, vielleicht ein Hotelzimmer, und er sieht aus, wie er damals rumlief. Bordeaux-rote Satinhose, Blümchenhemd aus Seide, die obersten beiden Knöpfe offen, seine Haare sehen aus, als seien sie gelb. Er sieht aus wie ein Popstar. We play a lot and, you know, I guess we're kind of popular. I don't know. Wir spielen viel, sagt er, und ich glaube, wir sind irgendwie bekannt. You know what, worst comes to worst, the worst case scenario is I can always pick up my guitar and go into a bar and get a free drink, you know. Und im schlechtesten Fall von allen, er kann immer noch seine Gitarre nehmen, in eine Bar gehen und bekommt etwas zu trinken. Was that it? Das war's. Das war vor ein paar Jahren. 1997 erschien Homemade Blood. Auf dem rückwärtigen CD-Cover steht er vor einem alten Auto, ein großes Coupé. Das Auto steht vor einer geschlossenen Garage und die Garage ist Teil eines dieser in den USA üblichen Einfamilienhäuser inklusive überdachter Veranda. Aus Waschbeton das Haus, merkwürdig genug nicht aus Holz. Prophet trägt ein grünes Baumwollhemd, eine speckige, ockerfarbene Lederhose, festes Schuhwerk. Und, um nochmal auf den Schwindel zurückzukommen, ein Song dieser CD hieß 22 Fillmore, das Nichts seiner blumenbegrenzten Heimatstadt. Er sieht aus wie der Junge von nebenan.